dass ich nach Bora Bora kam und mir den Strand als Zimmer nahm, streckte ich meine Beine aus, fühlte mich wie zu Hause, Palmen und Blüten um mich her, klar wie Kristall das blaue Meer. Ein Vogel sang im Mangobaum, alles war wie ein Traum. Glücklich sind. Bora, Bora, ey. Bora, Bora, hinter dir. Wo allen gleich die Sonne scheint, ist jede des anderen Freund. Tausend Meilen von zu Haus brach dann bei mir das Heimweh auf. Doch ich denk noch heut, mein Herz zerspringt, wenn dieses Lied erklingt. Wo alle Menschen glücklich sind. Ist jeder des anderen Freund.